Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. So ein klassisches Intro, nur kurz und knapp, hatten wir schon lange nicht mehr. Heute von und mit Jürgen. Philipp, du hast ein bisschen eilig, hä? Kann es sein? Nee, eigentlich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber ich fand's nett zu variieren. Okay, ich würde ja gerne das aufrechterhalten vom letzten Mal, aber nicht, weil ich alle Zettel auf meinem Schreibtisch jetzt komplett durcheinander habe inzwischen. Nee, das hat damit nichts zu tun. Aber sag mir doch mal eine Zahl zwischen, ich weiß gar nicht, 1 und 9? 7. 7? Hat man nicht 7 das letzte Mal schon? Nee, hat man nicht. Glaube ich, wird schwierig, weil ich habe ja gewürfelt. Du hast gewürfelt. Das ist das Maximum auf der Rühag-Skala, insofern ist es immer gut. Ah, schön, sehr schön. Die 7. Das ist tatsächlich einer der Zettel, der neueren Zettel. Und der stammt aus einer E-Mail von Kim. Und Kim kennt ihr vielleicht. Kardashian. Kim hat nämlich uns allen dreien geschrieben. Ui. Und Folgen vorbereitet. Aber dem Dominik brauche ich das nicht erzählen, der findet die E-Mail nicht. Aber Philipp könnte sich vielleicht erinnern. Also wir wollen jetzt mal nicht übertreiben, okay? So, unterdessen ist das wirklich sehr, sehr gut organisiert von mir. Und tatsächlich finde ich die E-Mail vom Kim augenblicklich. Hab sie schon. Erstens, im Papierkorb. Die Kurzhaarfrisur wurde zu meinem, in Klammern, äußerlichen Markenzeichen. Telly Savalas. Boah, nein. Wer hat denn kurze Haare? Das können nur 2-3 Leute vielleicht sein. Da viel mehr kommen da gar nicht in Frage für. Naja, aber wenn es so genannt wird, dann ist es schon irgendeine Persönlichkeit, die damit hervorsticht oder irgendwie was Besonderes ist oder ähnliches. Also vielleicht, dass jemand unter Musikern, die alle lange Haare haben, der einzige ist dann mit so einem Buzzcut, also so kurz geschnitten oder ähnlichem. Oder es ist jemand mit Glatze und ich will euch aufs Glatzeis führen. Stimmt, wenn man jetzt bei so jemanden wie Jeanette O'Connor. Aber ich glaube, die lebt auch noch. Zweitens. Man sagte mir oft eine Affäre mit meinem engsten Kollegen nach. Diejenige, die farbige Schauspielerin, die in dem James-Bond-Film mitgespielt hat. Halle Berry? Nein, ich weiß, wen du meinst. In den 80er Jahren, mir fällt der nämlich ein. Ich fand in den 80er Jahren James Bond auch schon doof. Halle Berry, ich glaube, das war der einzige James Bond, den ich tatsächlich im Kino gesehen habe. Ich glaube, da gab es doch so Fotos mit Dolph Lundgren zusammen von ihr. Die hat neulich einen Bekannten von mir irgendwie in der Gegend rumgeschmissen. Gut, geht raus und Sven. Aber ich überlege gerade. Hat denn der Conan der Barbar auch mitgespielt? Aber ist es nicht, geht's in die Richtung? Weiß man nicht so genau. Okay, dann müsste ich ja die Auflösung lesen. Drittens. Meinen Ehemann lernte ich 1991 kennen und heiratete ihn 1994 in einer spontanen Nacht- und Nebelaktion. Unsere Kinder sind heute 28 und 25 Jahre alt. Aber sie ist schon tot. Dass sie hier auf der Liste steht, würde ich da mal davon ausgehen, ja. Ich meine, wenn die Einschränkung nicht da wäre, dann würde ich auch noch Britney Spears in den Raum werfen. Da haben wir nicht nur letztes Mal kurz drüber geredet, sondern die ist ja auch sehr bekannte, zumindest kurzfristige Trägerin von sehr wenig Haar. Wollte gerade sagen, aber wenn dazu sagen, die Kurzhaarfrisur ist ihr Markenzeichen geworden, finde ich so ein bisschen makaber. Ja, du, wir hatten schon sehr, sehr makabere Erläuterungen, also würde mich jetzt gar nicht so verwundern. Fünftens. Die Sängerin von Roxette. Ja, jetzt bräuchte ich halt einen Namen. Oh, ist sie gestorben? Ja. Oh. Also das zähle ich für mich als Sieg. Ja, also. Aber ja. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Herr Dominik hat einen Lauf hier, hä? Ist sauber. Fünftens. Schon früh entdeckte ich die Liebe zur Musik und zum Singen. Vorbilder waren unter anderem die Beatles, Joni Mitchell, Jimi Hendrix und Deep Purple. Mit 17 besuchte ich eine Musikschule und da niemand meine Vocal Range erreichen konnte, wurde ich Teil eines Musicals, an dem ich auch mitgeschrieben habe. Mit dem Musical tourten wir durchs Land und hatten sogar einen Auftritt vor dem Prime Minister. Interessant. Vocal Range steht hier noch in Klammern erklärt, ist gleich Stimmumfang. Mhm. Genau, sozusagen, was deine tiefsten und deine höchsten Höhen sind, plus mit welcher Stimmlage du die jeweils erreichst. Wobei ich sagen muss, dass mir der Begriff Vocal Range, der erscheint mir aussagekräftiger. Unter Stimmumfang hätte ich mir jetzt... Naja, vielleicht doch. Sechstens. 1977 schloss ich die Schule ab und verließ meinen Heimatort. Ich arbeitete in einem Theater und lernte die dortige Indie-Szene kennen. Mit meinem damaligen Freund gründete ich die Band Strul. Sie zerbrach allerdings 1980 als Folge unserer Trennung. Wie haben geil. Haben wir den Witz mit dem Hausmeister schon mal gemacht? Ich schloss die Schule ab und verließ meinen Heimatort. Macht's gut, ihr Trottel. Müssen Schlüssel im Brunnen noch werfen hinter sich. Was ich ganz, ganz toll finde an der Stelle, ist jetzt aber auch, dass wenn ich jetzt nicht, oder wenn noch nicht diese Lösung im Raum stehen würde, würde ich jetzt denken so, Strul, das klingt so nach, es könnte höchstens so eine Metalband sein oder so. Weil natürlich das Land gleich klischeemäßig plus der Klang der Sprache immer gleich so in Richtung, oh, das muss Heavy Metal sein, geht. Dann bräuchtest du aber einen Metal-Umlaut über dem U. Nee, da doch nicht. Siebtens, obwohl ich mich in der Rock- und Punk-Szene sehr wohl fühlte, kennt man mich heute aus einem anderen Musikgenre und als Solokünstlerin. In meinem Heimatland wurde ich dreimal zur besten Sängerin gewählt. Auch sang ich auf meinen Soloalben stets in meiner Muttersprache. Das wusste ich auch nicht. Das wusste ich tatsächlich auch erst, als ich gelesen habe, dass sie, also in den Nachrufen, dass sie in Schweden schon sehr bekannte und erfolgreiche Solokünstlerin war. Das ist komplett untergegangen später. Aber ja, eigentlich auch ganz clever, wenn du sagst, dein Solo-Ding ist in einer anderen Sprache oder du gehst so völlig anders ran, dann trennst du da auch ein bisschen oder du hebst dich dann noch deutlich von der Band, durch die du wahnsinnig bekannt bist, natürlich ab. Hm. Ja. Weiß ich nicht, ist das so wichtig? Naja, ich mein, also manchmal in der Band musst du ja immer Kompromisse finden, also da wirst du ja nie genau in dem Genre mit der Musik so sein, wie du sie alleine wahrscheinlich machen würdest. Ja, auf der anderen Seite kenne ich viele Künstlerinnen und Künstler, bei denen dann beim Solo-Projekt immer so ein, ja, ist das jetzt von der Band oder ist das ein Solo? Ich weiß gar nicht. Also das ist dann natürlich manchmal auch nicht so leicht. Und dann, glaube ich, entsteht nämlich auch immer so der Druck oder der Wunsch vom Publikum an der Stelle, die Sachen, die man von der Person kennt, weil sie ja in der Band spielt, auch zu hören, wenn die irgendwo solo auftritt. Und das ist natürlich fieselig, wenn du dann sagst so, ja, ich habe halt nicht die Rechte und ich will auch, ehrlich gesagt, allein was anderes tun. Und wenn du dann aber so ein deutliches Unterscheidungsmerkmal wie ein anderes Genre, eine andere Sprache hast, dann, glaube ich, kannst du dich da schöner abgrenzen und das irgendwie deutlicher machen. Also ja. Für mich klingt das total gut. Ja, ja. Und ich glaube, bei Sängern und Sängerinnen ist die Gefahr schon tatsächlich da. Also, dass du die sonst einfach, wenn du die nicht so gut kennst, nicht auseinanderhalten kannst. Achtens. Der internationale Durchbruch gelang mir 1989. Wir hatten bereits ein paar Songs von unserem zweiten Album in Europa veröffentlicht, mit mäßigem Erfolg. Der als nächste zur Veröffentlichung ausgewählte Song wurde durch einen Zufall zunächst in den USA ein Nummer-1-Hit. Ein amerikanischer Austauschstudent, der auf dem Rückweg in die USA war, zwang die dortige Radioanstalt KDWB in Minneapolis den Song zu spielen, wo er schnell populär wurde und 8 Wochen später auf Nummer-1 der Billboard-Charts sprang. What? Amy, wow, hatte zuvor einen Plattenvertrag mit uns abgelehnt, weil sie uns als nicht tauglich für den amerikanischen Markt einstuften. Aber das Wort zwingen können wir vielleicht nochmal kurz hinterfragen in dem Moment. Genau das. Hat er eine genau Waffe das? Irgendwie in den Kopf gehalten oder ist da irgendwie eine Dark Story behind? Also ich habe hier keine weiteren Informationen leider. Das finde ich aber auch einen sehr, sehr, sehr schönen Punkt. Krass. Andere Zeiten. Naja gut, heute gamblen sie die Spotify-Charts, aber das ist das Äquivalent dazu. Hast du ein Sternchen, dazu, was der erste Hit war? Weil ich könnte sie jetzt quasi zeittechnisch nicht einschätzen. Ich hätte auf Joyride getippt, oder? Ich weiß es nicht. Nee, Joyride war glaube ich, viel später. Ich glaube, dass das hier, wie heißt Oh, warte mal. Nee, das ist schon Joyride. Irgendwas mit Du... Irgendwie so, ich habe auch die Diskografie von Roxette nicht am Start. Ich kenne Joyride war, glaube ich, erst 94 oder so. Ja, also das ist Google die Zeit, kurz, wo mir die begegnet sind auch. Und ich glaube, da waren die schon ganz schön unterwegs, ganz schön im Business. Da war ja auch so, was war denn? Sleeping in My Car war doch mal noch so ein Hit. Das war auch viel später. Ja, das war super spät. Neuntens. It must have been love. Es folgten weitere erfolgreiche Alben und Nummer-1-Hits in ganz Europa, viele Tourneen und dazwischen immer wieder Solo-Phasen. 2002 wurde bei mir ein Hirntumor entdeckt, der mich zwang, kürzer zu treten. Trotzdem nahm ich weitere Solo-Songs auf und unsere Band veröffentlichte ein Greatest-Hits-Album. 2009 wagten wir den ersten Auftritt seit Bekanntwerden der Krankheit. Also 7 Jahre später. Mhm. Ist das übrigens The Look? Ah, she's got the look. Okay. Ich hatte auch den richtigen Song im Kopf, aber den falschen Titel dazu. Zehntens. Wir gingen auch wieder auf Tour, aber das Tourleben bereitete mir zunehmend Probleme. Auf der Bühne konnte ich nur noch sitzen. Auch das Treffen hoher Töne, was mich früher auszeichnete, war nur noch schwer möglich. Unsere angekündigte Tour 2016 mussten wir schließlich absagen. Ich starb am 9.12.2019 an den Folgen meiner Krankheit. Ich bin Marie Fredriksson, Sängerin des Popduos Rochette und das musikalische Idol der Verfasserin dieses Wer bin ich Texts. Oh. Es Danke, ist sehr Kim. Schön und ich muss sagen, dass ich auch schon daran gedacht habe, eine Folge über diese Frau zu schreiben. Mhm. Und ich möchte bei Kim bedanken, dass sie es getan hat. Ja, total. Hat es er schon wieder auch, gecheatet, der Dominik? Hat er wieder vorher irgendwo Wikipedia gelesen, bestimmt? Es ist auch eine Person, wo es mir auch sehr nahe geht, dass sie verstorben ist, ist die Sängerin François Cactus von Stereo Total. Und das war jetzt nämlich auch tatsächlich das letzte Konzert, das ich noch gesehen bzw. gehört habe, bevor dann wegen Corona und Co., beziehungsweise in dem Sommer habe ich dann einfach nicht mehr andere Konzerte besucht und ab dann war es auch irgendwann nicht mehr möglich. Und dann erreicht mich irgendwann die Nachricht eben, dass sie verstorben ist und dann habe ich auch gedacht so, ui. Das Woran ging ist sie verstorben? Meines Wissens nach auch Brustkrebs. Muss relativ schnell gegangen sein, vermute ich. Von daher auch sehr, sehr traurig. Eine ganz tolle Pop-Ikone. Nicht, dass man da jetzt irgendwas vergleichen kann in irgendeiner Form. Das sind alles, beides ganz, ganz tolle Künstlerinnen. Aber eben, da hat es mich jetzt auch sehr daran erinnert, weil es dann auch sehr schnell ging, leider. Ja. Aber, ich habe irgendwie das Bedürfnis, ein paar Roxette-Lieder jetzt noch zum Ausgleich zu singen. Mhm. Und um einen positiven Vibe dem Ganzen noch zu geben, ich möchte diese Folge meinem alten Kumpel Matze widmen, der schon früher mich gelehrt hat, dass kein Musikgeschmack zu peinlich ist, wenn die Lieder einfach geil sind. Ja. Und dass kein Mitsingen peinlich ist, wenn man Spaß hat bei der Sache. Und eine der vielen Phasen, die er hatte, von vermeintlich nicht ganz so cooler Musik war eben auch Roxette. Und er hat mich auch damals ein zweites, wenn nicht drittes Mal quasi begeistert von Roxette, die mich wie so viele auch begleitet haben über mein Leben und ich widme daher diesem triumphalen Sieg meinem guten Kumpel, dem Matze. Also wart der auch ihr demnächst zwei, Geburtstag hat. Also wart ihr zwei dann immer die, die bei Macarena aufgesprungen sind und losgetanzt haben? Nein, bei guter Musik. Ja, so, aber Savage Garden. Aber weil du sagst, mit guter und wegen schlechter Musik, seitdem ich angefangen habe, Gesangsstunden zu nehmen, singe ich auch inzwischen etliche Sachen, wo ich früher gesagt habe, voll die peinlichen Lieder, die ich aber irgendwie doch ganz geil finde. Ne? Und was soll ich sagen? Ey, scheiß einfach drauf, was irgendwie als peinlich gilt oder als, das kann man machen oder das kann man nicht machen. Wenn man damit Spaß hat, ist es das Einzige, was zählt. Ja, Freude empfindet. Ich komme da erst drauf, seit ich Kinder habe, aber ja, als wir hier neulich Neue Deutsche Welle abends mal zelebriert haben, da war die Hölle los. Für die Kinder. Danke. Oh, vielen Dank, Kim. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.